Let's go. Packen wir es an. I tell you, the church would have shone brightly. Die Gemeinde hätte hell geleuchtet. The truth is, during the pandemic, the church was a very bad witness. Die Wahrheit ist, während der Pandemie war die Gemeinde ein sehr schlechtes Zeugnis. It's really true. Das ist wirklich wahr. For me, and I'm just saying for me. Für mich, das ist meine persönliche Meinung. For me, this shows that really the church at large has not either understood or been baptized in the Holy Spirit. Für mich zeigt es, dass die Gemeinde im Großen und Ganzen den Heiligen Geist weder verstanden hat noch in ihm getauft wurde. They haven't been baptized by the Holy Spirit, they did not know how to live it. Wenn sie im Heiligen Geist getauft ist, weiß sie nicht, wie sie darin leben soll. But the lack of boldness, the lack of power to be witnesses in the last couple of years showed to me that something is wrong in regards to the baptism of the Holy Spirit. Der in den letzten Jahren fehlende Mut und die fehlende Kraft, Zeugen zu sein, haben mir gezeigt, dass bezüglich der Taufe im Heiligen Geist etwas nicht stimmen kann. So we need both things. Wir brauchen also beides. We need the Spirit of God from the interior and the Spirit of God from the exterior. Wir brauchen den Geist Gottes von innen und von außen. I like to call this the Holy Spirit sandwich. Ich nenne das gerne Sandwich des Heiligen Geistes. Outside of me, he's inside of me, and I'm in between. Er ist außen und innen von mir und ich bin dazwischen. It's like a sandwich. Wie ein Sandwich. If I give you a sandwich, wenn ich dir ein Sandwich gebe, you see bread. Siehst du das Brot. You have to open it to look what's inside of it. Du musst es öffnen, um zu sehen, was drin ist. So the Holy Spirit inside, the Holy Spirit outside, I'm in between. Der Heilige Geist außen, der Heilige Geist innen und ich bin dazwischen. So you don't even know anymore what's going on. You just see the Holy Spirit. That's what we're supposed to look. Du weißt gar nicht mehr, was los ist, sondern siehst nur noch den Heiligen Geist. Das ist es, was wir leben sollen. Look about this beautiful Bible verse, which I'm sure most of you know. Schau diesen wunderbaren Bibelvers, den die meisten kennen. He talks about the Holy Spirit internally. Er spricht über den Heiligen Geist im Innern. In John chapter 7, verse 38 and 39, Jesus says this. Johannes Kapitel 7, 38 und 39, sagt Jesus Folgendes. He lives in me, as the scripture has said. Out of his heart will flow rivers of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Herzen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. But this is spoken concerning the Spirit. Dies aber sagt er über den Geist. Whom those believing in him would receive. Denn die empfangen sollten, die an ihn glauben. The Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Denn der Heilige Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Now, I don't believe, that's my opinion, that this speaks about the baptism, but it speaks the Holy Spirit internally. Ich glaube nicht, das ist meine Meinung, dass es hier um die Taufe geht. Hier geht es um den Heiligen Geist im Innern. Because it is out of the hearts will flow these incredible rivers of water. Denn aus ihren Herzen werden diese wunderbaren Wasserströme fließen. Can you imagine if out of our heart flows the life of the Holy Spirit, and externally comes the power of the Holy Spirit. Stell dir vor, aus unserem Herzen fließt das Leben des Heiligen Geistes und von außen kommt die Kraft des Heiligen Geistes. How successful would we be? Wie erfolgreich wären wir dann? We would live lives that would show the goodness and greatness of God wherever we go. Wir würden ein Leben führen, das die Güte und Größe Gottes zeigt, wo immer wir hingehen. So who shall receive, or for whom is the baptism of the Holy Spirit for? Für wen ist die Taufe mit dem Heiligen Geist? For everybody who is supposed to be a witness. Für jeden, der ein Zeuge sein soll. There's not a single Christian who is not supposed to be a witness of Jesus Christ. Es gibt keinen einzigen Christen, der nicht ein Zeuge von Jesus Christus sein soll. There's not a single Christian who does not need the baptism of the Holy Spirit. Es gibt also keinen einzigen Christen, der die Taufe mit dem Heiligen Geist nicht braucht. I remember when I was very young. Als ich noch sehr jung war. My dad was a pastor of the Pentecostal church. Mein Vater war Pastor einer Pfingstgemeinde. And there was always this argument with the, like the Brethren church, you know, the non-charismatic evangelical and us. Es gab immer diese Diskussionen zwischen der Brüdergemeinde, den nicht charismatischen Evangelikalen und uns. And there was no unity because we always fought over one thing. Es gab keine Einheit, weil wir uns immer wegen einer Sache stritten. And it was the speaking in tongues. Das war die Zungenrede. And I remember even as a kid, ich erinnere mich, dass ich schon als Kind so many nice people who did not believe in speaking in tongues. So viele nette Leute getroffen habe, die nicht an die Zungenrede glaubten. Jesus. Sie liebten Jesus. They had a heart for other people. Sie hatten ein Herz für andere Menschen. So we spent hours defending our doctrine of speaking in tongues. So verbrachten wir Stunden damit, unsere Lehre vom Zungenreden zu verteidigen. The more we did this, the more we got divided. Und je mehr wir das taten, desto mehr wurden wir gespalten. And I thought, ich dachte, if you would stop talking about speaking in tongues and say, we need to reach a lost world and we need power for that. Wenn wir aufhören würden, über das Zungenreden zu reden und sagen würden, dass wir die verlorene Welt erreichen müssen und dafür Kraft brauchen, every Christian would agree with that. Würde jeder Christ dem zustimmen. Du kannst den religiösesten evangelikalen Christen nehmen and say, we need to share the gospel, but we are powerless. Let's ask God for this power, or let's believe for this power. Und sagen, wir müssen das Evangelium weitergeben, aber wir sind machtlos. Lass uns Gott um diese Kraft bitten, oder lass uns für diese Kraft glauben. Which Christian wants to hide his Christian life privately by herself while the rest of the world goes in the hell? Welcher Christ will dieses christliche Leben privat für sich behalten, während der Rest der Welt zur Hölle fährt? Denk darüber nach. Wir haben uns wegen der Zungenrede entzweit, obwohl wir uns bezüglich der Kraft zur Rettung der Welt hätten vereinen können. Wir haben so viele Dinge verloren, von denen ich glaube, dass Gott sie wiederherstellen wird. Wir müssen an diesen Punkt kommen, an dem wir eine heilige Verzweiflung haben. Und sagen, Herr, ich brauche diese Erfahrung, denn mein Zeugnis ist ziemlich machtlos. So there's many other things we could talk about the Holy Spirit, but this is not our point here. Es gibt noch viele andere Dinge, die wir über den Heiligen Geist reden können, aber das ist hier nicht der Punkt. The Holy Spirit is such a beautiful friend. Der Heilige Geist ist ein so wunderbarer Freund. And with the baptism of the Holy Spirit is such a powerful experience that we so desperately need. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist eine so kraftvolle Erfahrung, die wir so dringend brauchen. Die Leute sagen immer zu mir, Reinhard, lehre über die Taufe mit dem Feuer. No. Nein. You know why? Weißt du warum? The Bible doesn't teach about it. Die Bibel lehrt nicht darüber. The Bible doesn't teach about it. Why should I teach about it? Wenn die Bibel nicht darüber lehrt, warum sollte ich das tun? Oh, the Bible does teach about it. Oh, die Bibel lehrt doch darüber. Really, where? Ach ja, wo? Even Daniel can tell. Nicht einmal Daniel kann es sagen. Why? Weißt du warum? The Bible doesn't teach about it. Weil die Bibel darüber nicht lehrt. There is a simple mention that you shall be baptized with fire, but it's a mention. Es wird lediglich erwähnt, dass wir mit Feuer getauft werden sollen. Das ist nur eine Erwähnung. Jesus didn't teach and explain it. Jesus lehrte und erklärte es nicht. Paul didn't teach and explain it. Paulus lehrte und erklärte es nicht. Peter didn't teach and explain it. Petrus lehrte und erklärte es nicht. James didn't teach and explain it. Jakobus lehrte und erklärte es nicht. John didn't teach and explain it. Johannes lehrte und erklärte es nicht. If neither Jesus nor the apostle taught and explained, why should I teach and explain? Wenn weder Jesus noch die Apostel es lehrten und erklärten, warum sollte ich es tun? Ich bin weder klüger als Jesus noch klüger als die Apostel. Deshalb werde ich auch nicht darüber lehren. Reinhard, was bedeutet das? Frag Jesus oder die Apostel. Warum fragst du mich nach etwas, was die Bibel nicht lehrt? Wenn du googelst, wirst du wahrscheinlich eine ganze Reihe von Predigten zu diesem Thema finden, aber sie sind nicht von mir. Is it in the Bible? Steht es in der Bibel? Mentioned. Sie sind erwähnt. Is it told what it looks like and what it's going to be like and how the experience will be? No. Wird auch beschrieben, wie die Feuertaufe ausschaut, wie man sie erleben kann? Nein. For me, I just leave it. Also lass es einfach. Whatever fire you want, you can have. Du kannst jedes Feuer haben, das du willst, as long as your heart believes. Solange dein Herz es glaubt. The Bible doesn't speak against that. Die Bibel spricht nicht dagegen. So let's talk a little bit about water baptism. Lass uns ein bisschen über die Wassertaufe sprechen. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was sie wirklich bedeutet.